Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Böse. Was ist das eigentlich? Eine dämonische Macht, die uns zu den unvorstellbarsten Gräueltaten verführt? Ein menschliches Defizit, mit dem wir lernen müssen, umzugehen? Oder einfach die Unfähigkeit, sich für das Gute zu entscheiden? Die Seele des Menschen ist der Ort, wo Gott mit dem Teufel ringt. Dieses Zitat von der Seele als Austragungsort eines Showdowns zwischen Gott und dem Teufel stammt aus dem Roman »Die Brüder Karamasow« des russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski aus dem Jahr 1880. Dmitri Karamasow, der leidenschaftlichste der drei Brüder, wird angeklagt, er habe seinen alternden Vater mit einer Messingkeule erschlagen. Der Angeklagte versucht fieberhaft, die Motive seines Handelns und die dunkle Spur seiner Erinnerung nachzuvollziehen. Spuren des realen Bösen finden sich auch in unserem Alltag. Dmitri Karamasow ist gleichsam Prototyp des postmodernen Menschen. Täglich erreichen uns Nachrichten von Familienvätern, die plötzlich durchdrehen und Frau und Kinder hinrichten. U-Bahn-Schubser drängen Rentner ins Fahrzeug. Amokläufer erschießen zuerst ganze Schulklassen und dann sich selbst. Dass die Fassade der Zivilisation brüchig sein und darunter die archaische Gewalt und das unberechenbare Böse lauern könnte, war bereits Tenor in Sigmund Freuds Kritik »Das Unbehagen in der Kultur« von 1930. Die Hölle, das sind die anderen, dichtete der französische Philosoph Jean-Paul Sartre in seinem Theaterstück »Geschlossene Gesellschaft« aus dem Jahr 1944. Doch ist es so einfach? Lässt sich das Dämonische wegerklären durch pathologische Neigungen der Menschen? Das theologische Motiv zum psychologischen Motiv umdeuten? Wer ist also wirklich böse? Wer ist wirklich schuld? Wer zündet den Gedanken zu einer verhängnisvollen Tat? Wer führt die Hand des Täters? Wir sprechen im Alltag vom Bösen, indem wir wie selbstverständlich voraussetzen, dass wir diesen Begriff kennen und verstehen. Und doch ist diese Kenntnis nicht selbstverständlich. Denn hier stellt sich die grundsätzliche Frage, was ist überhaupt das Böse, philosophisch betrachtet? Gibt es ein charakteristisches Böses unserer Zeit? Und ist das Böse immer das, was es zu sein scheint? Ich tue mich schwer, etwas, das ich als böse ansehe, zugleich als einen Inbegriff des Bösen zu bezeichnen. Denn dieses Böse mag zunächst für den, der dieses Böse erleidet, als der Inbegriff des Bösen erscheinen. Und auch unsere Einschätzung eines Bösen in seiner Einzigartigkeit ändert sich durchaus. So könnte etwa die körperliche oder sexuelle Misshandlung eines Kindes durch einen nahen Verwandten oder gar durch den Vater oder die Mutter als ein Böses erscheinen, das bei weitem das übersteigt, was wir für möglich gehalten haben. Oder wir mögen lange die nationalsozialistischen Gräueltaten an jüdischen Mitmenschen für den Inbegriff des Bösen gehalten haben. Seitdem wir aber das barbarische Regime der Roten Khmer in Kambodscha, die Hinrichtungen durch den IS oder die Giftgasangriffe in Syrien kennengelernt haben, mag auch diese Beurteilung sich geändert haben. Menschen haben Böses getan, das vorher nicht für vorstellbar gehalten wurde. Generell ist das Böse für mich etwas, das Menschen anderen Menschen, sich selbst oder gegebenenfalls auch anderen Lebewesen antun, obwohl es nicht hätte getan werden sollen oder nicht hätte getan werden dürfen. Gerhard Krieger, Professor für Philosophie und Theologie an der Universität Trier, greift hier zur Beantwortung der Frage nach dem Bösen auf Argumente der mittelalterlichen Philosophen Thomas von Aquin und Johannes Buridan zurück. Das Böse wird seit Jahrtausenden als Gegenspieler göttlicher Allmacht angesehen und steht insofern auch im Spannungsfeld zwischen Philosophie und Theologie. Dabei ist der Antagonismus Böses versus Gott nicht nur ein christlicher Gedankengang, sondern bereits in zahlreichen vorchristlichen Quellen enthalten. Das Böse wird in diesem Grenz- und Überschneidungsfeld zwischen Philosophie und Theologie seit den Anfängen der Denkerschulen oft mit dem Leiden verbunden. Leiderfahrung gilt als etwas Böses, als das Böse schlechthin. Und die denkerische Herausforderung ist, diesem Leiden, das wir nicht wollen und als Böse empfinden, das aber dennoch unzweifelhaft existiert, einen Platz einzuräumen. Schon die griechischen Philosophen erörterten die Frage, ob Gott angesichts des erfahrbaren menschlichen Leidens in der Welt überhaupt allmächtig sein könne. Denn das Gegenargument lautete, ein allmächtiger Gott müsse imstande sein, Leid zu verhindern. Das Paradox des mutmaßlich allmächtigen Gottes innerhalb einer offensichtlich leidbehafteten, also das Böse zulassenden Welt, heißt in der Sprache der Philosophie auch Theodizee. Das heißt Gottes Gerechtigkeit. Ein prominenter Philosoph, der sich früh mit der Theodizee befasst hat, ist Epikur, der im 3. Jahrhundert vor Christus auf der Insel Samos lebte. Er argumentiert auf ganz logische Weise. Es gibt 4 mögliche philosophische Deutungen der Tatsache, dass es Leiden und insofern auch für den Menschen Böses in der Welt gibt, was unstreitig ist. Und dass ein allmächtiger Gott dieses offensichtlich zulässt. Erstens. Gott will Böses verhindern, aber kann es nicht. Er ist nicht allmächtig. Zweitens. Gott kann Böses verhindern, aber will es nicht. Er ist böswillig. Drittens. Gott kann und will Böses verhindern. Dann gäbe es kein Böses. Viertens. Gott kann und will Böses nicht verhindern. Dann wäre er nicht Gott. Epikurs 4 Argumente oder allgemein die Frage der Theodizee, ob Gott allmächtig ist und das Böse verhindern kann, löst jedoch nicht das alltagspraktische Problem des Bösen. Dieses lautet, ob der Mensch frei ist, das Gute zu wählen und das Böse zu vermeiden. Anders gesagt, wo sind die Grenzen des freien Willens? Ich glaube, dass wir zum einen die Erfahrung einer freien Willensentscheidung machen, etwa in der Entscheidung für ein bestimmtes Hobby, den Beruf oder einen Lebenspartner. Zu dieser Erfahrung gehört auch die, dass wir etwas getan haben, von dem wir wussten, dass wir es nicht tun sollen oder gar tun dürfen. Ich halte mich zum Beispiel nicht an ein Versprechen, obwohl ich weiß, dass ich es gegeben habe. Oder ich sage nicht die Wahrheit und mir ist klar, dass ich das tue. Oder ich tue einem Mitmenschen Unrecht an. Etwa, wenn ich ihn in einer Prüfung zu beurteilen habe und einen anderen ihm gegenüber vorziehen möchte. Zu unserer Freiheit gehört, Böses statt dem Guten zu tun oder tun zu können. Das Gute und das Böse ist für mich also jeweils etwas, das es gibt, weil wir uns da frei zu entscheiden, dass es wirklich wird. Dazu gehört im Falle sowohl des Guten als auch des Bösen, dass wir wissen, dass es das Gute geben sollte und dass das Böse nicht geben sollte und was dieses Gute oder Böse jeweils ist. Die Freiheit des menschlichen Willens will also gelebt sein. Praktizierte Freiheit ist wahre Freiheit. Das heißt, auch die Wahl des Guten erfordert Erfahrung und Übung. Dies umso mehr, als es sich bei dem Seinsgegensatz Gut und Böse um ein stabiles Problem handeln könnte, das uns im Alltag immer wieder als Herausforderung begegnet und ebenso von Philosophen wiedergespiegelt wird. Das Böse wird bei Epikur als eine Substanz angesehen, das heißt, als ein Sein, das bleibend ist. Doch das war ideengeschichtlich nicht immer so. Der Theologe Augustinus etwa, er lebte von 345 bis 430 nach Christus, ist der Auffassung, dass es das Böse im substanziellen Sinn gar nicht gibt. Das Böse ist nicht, es ist kein Sein. Hiermit stellt sich Augustinus gegen die sogenannten Manichäer, die die Meinung vertraten, es gäbe ein gutes und ein böses Prinzip, die gegeneinander kämpfen. Wie aber soll man die philosophische Idee verstehen, das Böse habe kein Sein, wenn es doch ganz offensichtlich ist, dass böse Akte, böse Menschen, Verbrecher und Diktatoren existieren? Augustinus leugnet die Realität schlechter Personen und Erfahrungen nicht, aber er bestreitet, dass diesen ein Sein zukäme. Das Böse ist für ihn kein Sein an sich, sondern die Abwesenheit des Guten. Er hat dafür den Begriff geprägt privatio boni, das heißt die Aussparung des Guten. Das Böse sei also die Abwesenheit des Guten oder die menschliche Wahl, sich nicht für das Gute zu entscheiden. Humoristisch finden wir diese Aussage von Augustinus in Wilhelm Buschs Spruch Das Böse, dieser Satz steht fest, ist stets das Gute, das man lässt. Doch wie kommt es eigentlich dazu, dass das Böse Ergebnis einer menschlichen Wahl sein kann? Unsere Freiheit als Mensch ermöglicht es uns offenbar, falsche Entscheidungen zu treffen, das Böse zu wollen. Doch weshalb sind wir Menschen nicht einfach programmierte Roboter, die automatisch immer das Gute wählen? Unsere Freiheit und Verantwortlichkeit sind für sich gesehen nicht bedingt. Freiheit und Verantwortlichkeit obliegen letztlich jedem Einzelnen von uns. Wir sind frei, weil wir Menschen sind und nicht deswegen, weil wir uns dazu entschließen, frei zu sein. Wir sind dank unseres Willens und unserer Vernunft frei. Das heißt, wir haben zum einen die Fähigkeit zu dem, was wir tun oder auch unterlassen können, willentlich Ja zu sagen. Und wir sind zum anderen in der Lage einzusehen und darüber zu urteilen, ob das, was wir tun können und tun wollen, gut oder böse ist. Das Gute ist für uns etwas, in Bezug auf das wir einsehen können, dass wir es wollen und dass es wirklich werden möge oder gar wirklich werden soll. Und das Böse ist das, in Bezug auf das wir wollen und einsehen können, dass es nicht wirklich werden möge oder nicht wirklich werden soll. Dieser Erfahrung, dass wir dazu imstande sind, korrespondiert die Erfahrung, dass wir im gegebenen Falle außer Acht gelassen haben, dass wir dazu imstande gewesen wären. Hier treffen wir auf das philosophische Problem der menschlichen Willensfreiheit im Fall des Scheiterns. Das heißt, wenn sich Menschen für das Böse entscheiden. Das Böse tangiert nicht nur den Gottesbegriff bzw. die Vorstellung vom guten und gerechten Gott, sondern auch die Freiheit des Menschen, die in seinem Willen begründet ist, das Böse zu wählen. Dass der Mensch Kraft seines Willens frei ist, das Böse zu wählen, sei eine Tatsache. Warum er frei ist, eröffnet philosophische Spekulationen. Denn welchen Sinn hätte die Freiheit zum Bösen? Theologisch betrachtet ist diese Frage eine harte Nuss. Denn hier wird die Freiheit des Menschen, die eigentlich positiv ist, in ihrem Potenzial zum Negativen gedacht. Ein anderer Kirchenvater als Augustinus, Irenäus, er lebte im 2. Jahrhundert nach Christus in Frankreich, hat sich dem Spannungsfeld Willensfreiheit, Böses, gerechter Gott aus einem besonderen Blickwinkel gewidmet. Für Irenäus ist nicht der Sündenfall entscheidend für die Existenz des Bösen, sondern die Schaffung des Menschen als Gottes Ebenbild. Er bezieht sich hierbei auf Genesis Kapitel 1, Vers 26, wo es heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Ein gottebenbildlicher Mensch könne also kein programmierter Roboter sein, sondern müsse notwendig die Freiheit des Willens erhalten, wie sie sein Schöpfer selbst habe. Gleichsam als göttlichen Funken, der die Abstammung vom freien Urgrund beweist. Irenäus' Gedanke macht Schule. Auch der deutsche Mystiker und Theologe Meister Eckhart, er lebte von etwa 1260 bis 1328, vertritt die Ansicht, der Mensch habe eine Freiheit zum Fehler, dürfe sich also frei entscheiden für das Gute oder das Böse. Diese Freiheit läge in seiner Vernunft. Und die Vernunft sei im Grund Gott gegeben. Es sei also, folgert Eckhart, ein Akt der Freiheit, mit der Gott den Menschen ins Sein entließ, dass dieser sich Kraft seiner gottgegebenen Vernunft auch irren darf und sich für das Falsche entscheiden könne. Aller Irrtum führe jedoch wieder zu Gott und zur ursprünglichen Einheit zurück. So sei das Böse oder der Teufel als Verkörperung des Bösen im Grund ein Steigbügelhalter des Guten. Der mystisch-philosophische Gedanke von der letztlich zum Guten führenden Kraft des Bösen ist uns auch vertraut aus Goethes Faust, wo Mephisto sich bekanntlich mit den Worten vorstellt: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Dass das Böse einen Sinn haben könnte, dass es ein Steigbügelhelfer des Guten sein könnte, fällt vielen Menschen schwer zu glauben. Das Böse ist für mich etwas, das nicht wirklich werden möge und nicht wirklich werden darf. Insofern ist das Böse für sich betrachtet sinnlos. Es gibt nichts, das dafür spricht, dass es wirklich wird. Es gibt nichts, das dafür spricht, dass Menschen nicht die Wahrheit sagen oder Unrecht tun. Sieht es aber nicht mitunter so aus, dass ein materieller Vorteil, Ansehen oder Bedeutung oder Ähnliches dafür sprechen, Böses zu tun? Zwei Dinge sind hier auseinanderzuhalten. Zum einen der Vorteil, das Ansehen oder die Bedeutung selbst, die für sich gesehen nicht böse sind. Und das andere ist dasjenige böse Tun, mit dem dieser Vorteil, das Ansehen oder die Bedeutung erreicht werden soll. Etwa, wenn man nicht die Wahrheit sagt oder anderen Menschen schadet oder Gewalt anwendet. Und sich dafür zu entscheiden, ist nicht böse, weil es um einen Vorteil oder Ähnliches geht, sondern deswegen, weil man nicht die Wahrheit sagt oder anderen Menschen schadet oder Gewalt anwendet. Ich glaube auch nicht, dass Böses als Mittel für das Gute seinen Sinn hat. Das Gute hat seinen Sinn darin, dass es wirklich werden möge oder gar wirklich werden soll. Für das Gute spricht allein, dass es das Gute ist. Die Hilfeleistung ist für sich betrachtet gut und nicht deswegen, weil sie einen Vorteil oder Ansehen bringt. Deswegen trägt das Böse auch nicht indirekt zum Guten bei. Es kommt zum Guten, weil Menschen sich dazu entschließen, es zu tun und damit wirklich werden zu lassen. Das Gute wie das Böse sind also Resultat unseres eigenverantwortlichen Denkens und Handelns, das wir gewählt haben, weil uns die Wahlfreiheit dazu gegeben ist. Hiermit bekommt die ganze vormals theologische Diskussion um das Böse einen nicht nur philosophischen, sondern auch anthropologischen und anthropozentrischen Zug. Denn der Mensch, nicht etwa Gott oder Gottes Gegenspieler, entscheidet, was er aus sich und seiner Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen und der Umwelt macht. Er muss sich also entscheiden und seine Entscheidung rechtfertigen. Das Böse als freiwilliges, aber ethisch nicht rechtfertigbares Entscheidungsergebnis des Menschen, derart entmystifiziert, hört jedoch nicht auf, uns zu faszinieren und nicht nur unseren Verstand, sondern auch unser Unterbewusstsein zu beschäftigen. Seit Beginn der Geschichte macht sich der Mensch plastische Bilder vom Bösen. Von Teufeln mit Bocksbeinen und Hörnern und von klauenbewehrten Dämonen, die uns angeblich verleiten, den Weg des Guten zu verlassen. In jeder Kultur gibt es solche Bilder vom Bösen, sodass wir hier ein interkulturelles Phänomen vermuten können. Gibt es ein menschliches Bedürfnis, sich das Böse personifiziert vorzustellen? Ob es ein Bedürfnis gibt, Böses zu personifizieren, weiß ich nicht. Ich glaube es aber auch nicht. Denn wenn es so wäre, dann gäbe es für das Böse noch einen anderen Grund als den, dass der Mensch in der Lage ist oder Menschen dazu in der Lage sind, es Kraft des Willens und der Vernunft wirklich werden zu lassen. Wenn es also so ist, dass für das Böse etwas anderes als der Mensch selbst verantwortlich gemacht wird, ist es erforderlich, alles daran zu setzen, erstens darüber aufzuklären, dass ein Mensch oder Menschen für das geschehene Böse verantwortlich waren oder sind. Und zweitens ist darüber aufzuklären, wer aus welchem Grund etwas anderes für dieses Böse verantwortlich machen möchte. Der Vorschlag lautet also, den Blick von der Bilderfolge Gott und Teufel wegzulenken und stattdessen den Menschen in die volle Verantwortung seiner naturgegebenen Freiheit zu nehmen. Das heißt, wer auch immer das Böse einer außermenschlichen Figur zuordnen will, sollte hinterfragt werden. Erstens hinsichtlich der Wahrheit über das Geschehen und seine tatsächlichen Drahtzieher, zweitens auch hinsichtlich seiner eigenen Motive zur Verschleierung der Wahrheit. Bei einem Giftgasanschlag in Syrien etwa muss der Täter dafür zur Verantwortung gezogen werden und nicht Gott oder der Teufel oder gar die angeblich Gottlosen, denen dieser Anschlag gilt, als Ursache angeführt werden. Falls dies doch geschieht, sollte öffentlich kritisiert werden, weshalb es zu dieser Verschleierungstaktik kommt. Das bedeutet, konsequent weitergedacht, ein Ende aller sogenannten heiligen Kriege. Denn heilig kann an Kriegen, die das Böse wirklich werden lässt, nicht sein. Schuld an Kriegen oder an dem Bösen in politischer Hinsicht kann nicht ein Teufel sein als eine plastische, figurative Personifikation des Bösen, die mit dem Menschen nichts zu tun hat, sondern es ist im Gegenteil der Mensch selbst, den seine eigene Freiheit dazu ermächtigt, auch das zu wollen, was andere schädigt. Das Gute statt des Bösen zu wählen, ist die ethische Grundherausforderung für jeden Menschen, ob er sich nun als einer Religion zugehörig definiert oder nicht. Dennoch waren in der Ideengeschichte die meisten Denker wie Augustinus, Irenäus oder Meister Eckhart tief in theologischem Gedankengut verwurzelt. Doch kann das Problem des Bösen überhaupt aus atheistischer Sicht gelöst werden? Ich habe versucht zu erläutern, warum ich der Überzeugung bin, dass Menschen verantwortlich dafür sind, dass es Gutes oder Böses gibt. Diese Überzeugung ist in meiner Sicht eine Antwort auf die Frage, wie es zu Gutem oder Bösem kommen kann. Soweit handelt es sich um eine Antwort auf die Frage nach dem Bösen, soweit dieses Resultat unserer Freiheit ist. Ich glaube, dass auch ein Atheist diese meine Überzeugung teilen kann. Ob es darüber hinaus ein Problem des Bösen gibt und wie dieses Problem zu lösen ist, hängt wohl von einer näheren Bestimmung dieses Problems ab. Wie ich der Überzeugung bin, dass der Mensch für das Böse verantwortlich ist, so bin ich zugleich religiöser, genauer christlicher Überzeugung, ohne dass diese beiden Überzeugungen zusammenhängen. Zugleich sehe ich mich in der Überzeugung, dass der Mensch für das Böse verantwortlich ist, durch meine christliche Überzeugung durchaus bestätigt und bestärkt. Darüber hinaus glaube ich, dass meine christliche Überzeugung die Erfahrung des Bösen ertragen hilft. Denn sie kann die Hoffnung und auch das Vertrauen vermitteln, dass das Böse und seine Erfahrung, wie überhaupt die Erfahrung der Begrenztheit und Bedingtheit menschlicher Existenz, doch nicht das letzte Wort ist. Ob ein Atheist auch eine derartige Hoffnung und ein derartiges Vertrauen haben kann, vermag ich nicht zu sagen. Wir sind frei, auch das Böse zu wählen. Doch dass wir als Menschen frei sind, zum Bösen wie zum Guten, ist kein Zufall. Es könnte ein göttlicher Plan sein. Was ist das Böse? Dieser Frage ist Claudia Simone Dorchin nachgegangen. Das war eine weitere Folge des Radiowissen-Podcasts aus der Philosophie. Es sprachen Katja Bürkle, Christian Baumann und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Bernhard Kastner.